WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute, 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, oder mailt domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute heißt Martina. Und Martina ist 48. Guten Morgen, Martina. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Sterbehilfe. Mhm. Inwiefern? Warum ist das dein Thema? Ja, ich habe seit 23 Jahren MS und habe zusätzlich jetzt noch eine Diagnose von Hautkrebs bekommen. Und ich möchte einfach selber entscheiden, wann es genug ist. Mhm. Wie weit ist der Krebs, der Hautkrebs, fortgeschritten? Der ist jetzt metastasiert in der Niere und der Gebärmutter. Ich habe jetzt gerade mit der Chemotherapie angefangen. Mhm. Das sieht aber eigentlich noch ganz gut aus. Das heißt, es besteht die Chance, dass man den Krebs in den Griff bekommt? Ja, aber durch meine MS bin ich mittlerweile so extrem eingeschränkt, dass natürlich so eine Chemo auch wieder ein wirkliches Problem darstellt. Nämlich eine große Einschränkung der Lebensqualität. Ja, ja. Definitiv. Beschreibe uns doch bitte mal die Einschränkung, die du mittlerweile hast durch die MS-Erkrankung. Ja, ich habe halt eine Pflegestufe. Ich bin kaum noch gehfähig, beziehungsweise auch nur noch auch in der Wohnung halt mit einem Rollator gehfähig. Draußen gar nicht mehr. Auch von den Armen her bin ich mittlerweile recht eingeschränkt, so dass ich halt für die meisten Dinge Hilfe brauche. Aber du lebst alleine? Ja. Kannst du die Grundversorgung für dich alleine so schaffen? Also Toilette gehen, waschen, dir ein bisschen was zu essen machen? Meistens ja. Aber nicht immer? Nein, es gibt gute Tage und es gibt nicht so gute Tage. Mhm. Neben den körperlichen Einschränkungen der Beweglichkeit, hat die MS-Erkrankung noch weitere Auswirkungen auf deinen Körper? Kannst du zum Beispiel eingeschränkter sehen oder gibt es sonst irgendwelche Dinge noch? Nee, also beim Sehen habe ich Gott sei Dank keine Probleme. Hast du Schmerzen? Ja, mittlerweile schon. Also bis vor einiger Zeit noch nicht, aber mittlerweile schon. Allein durch dieses ständige Sitzen, dadurch, dass man sich relativ wenig bewegt, tut einem irgendwann alles weh. Ist es richtig, dass die MS-Erkrankung an sich keinen Schmerzen bereitet? Bis zu einem bestimmten Stadium ist das richtig. Ja. Also ich muss sagen, bis vor 2 Jahren, wo ich recht noch relativ beweglich war, hatte ich eigentlich keine Schmerzen. Nur jetzt durch diese Unbeweglichkeit tritt dann irgendwann eben so ein Schmerzempfinden auf, alleine durch diese Steifigkeit. Mhm. Also ich habe eine extreme Spastik in den Beinen und die tut halt wirklich weh. Nur, also ich habe so eine Streckspastik. Mhm. Das heißt also, dass man manchmal Beine hat wie Bretter. Ja. Das muss man sich einfach so vorstellen. Da kannst du gar nichts gegen machen. Das ist dann ganz steif, das Bein. Mhm. Also das heißt, du möchtest irgendwie dich bewegen, aber die tun es nicht. Mhm. Und auch medikamentös ist das halt nicht in den Griff zu kriegen, ab einem bestimmten Stadium. Und ja. Aber ich gehe davon aus, dass du starke Medikamente einnimmst. Ja. Ja. Verläuft die Krankheit bei dir in Schüben? Nein, seit 7 Jahren nicht mehr. Also kontinuierlich? Mittlerweile habe ich einen chronisch progredienten Verlauf. Das heißt, es wird ganz langsam allmählich immer schlechter und schlechter. Genau. Man kann es im Prinzip zugucken. Mhm. Du leidest 23 Jahre an dieser Erkrankung. Ja. Kannst du sagen, wann der Zeitpunkt war, wo du für dich dachtest, ich möchte eigentlich gar nicht mehr lange leben? Ja, vor 2 Jahren. Mhm. Weil da die Erkrankung dann anders verlief. Na, da sind ganz viele Dinge passiert. Da ist mein Vater gestorben. Kurz danach ist meine Mutter relativ lange sehr, sehr krank gewesen, ins Koma gefallen. Der geht's heute wieder gut, Gott sei Dank. Mhm. Dann habe ich mich von meinem Partner getrennt, weil er meinte, ich würde ihm nicht mehr reichen. Mhm. Und da kamen ganz, ganz viele Dinge zusammen. Und das hat sich dann nicht mehr gefangen bei dir? Nicht. Mhm. Und seitdem kann ich eigentlich auch zugucken, wie es mir schlechter geht. Hast du eigentlich Kinder? Nein. Ich habe mich damals, ich war 28, wo die Diagnose gestellt wurde. Ich war, also ein paar Jahre vorher fing es an. Im Prinzip war ich aber 28, als ich es schriftlich hatte. Und in dem Moment war mir auch klar, dass ich keine Kinder bekomme mit dieser Diagnose. Mhm. Wie lebst du heute? Entschuldige, du bist Single, du hast keinen neuen Partner? Nein. Wie sieht es mit Freundeskreis und Bekannten aus? Ich habe einen aktiven Freundeskreis, ich habe auch eine funktionierende Familie, was das angeht. Also du bist im Grunde kein einsamer Mensch? Nein. Hm. Wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt, dass man selbstbestimmt irgendwann sterben will, dann ist das Wort irgendwann von Gewicht. Hast du dieses irgendwann für dich schon beantwortet, wann du gerne sterben würdest wollen? Also ich habe jetzt keinen Zeitpunkt festgelegt. Also ich habe für mich entschieden, 50 zu werden wäre schön. Mhm. Das sind wenn, noch 2 Jahre. Ja, wenn das der Zustand zulässt. Und ansonsten würde ich es halt gerne einfach davon abhängig machen, wann ich einfach sage, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich höre daraus, dass du schon für dich das Gefühl hast, dass deine Kräfte weniger werden. Auch deine, ja. Auch deine mentalen Kräfte. Definitiv, mhm. Ja. Nun ist das ja leider in Deutschland nach wie vor nicht möglich, dass man Sterbehilfe in Anspruch nehmen kann. Vielleicht wird sich daran etwas verändern, wenn der Bundestag im Herbst darüber entscheidet, aber wir wissen es nicht und ich bin da auch eher ein bisschen skeptisch. Ich bin da auch sehr skeptisch und das finde ich auch ganz, ganz traurig. Mhm. Weil ich denke mal, dass diese Gesetze Menschen machen, die nicht wissen, was das heißt. Und wenn die irgendwann persönlich betroffen wären oder werden, dass sie vielleicht dann ganz anders denken. Richtig. Ja. Und das ist das, was mich einfach auch so ärgert, dass man überhaupt keine Rücksicht darauf nimmt oder überhaupt nicht drüber nachdenkt, was das für die Menschen in solchen Situationen wie ich jetzt oder auch ganz viele andere, die einfach nur selber bestimmen möchten, mhm, wann es genug ist, das auch dürfen. So. Ohne dass jemand dafür Rechenschaft ablegen muss, mhm, oder dafür Konsequenzen zu befürchten hat. So. Und ist es ja eher eine Bevormundung. Richtig, und das kann ich nicht verstehen. Mhm. Da das in Deutschland nicht möglich ist und vielleicht sogar auf lange Zeit auch nicht möglich sein wird, hast du über Optionen nachgedacht, irgendwann vielleicht ins Ausland zu gehen, in die Schweiz zum Beispiel? Ja, ich bin gerade in Belgien mit Verhandlungen. Mhm. Wie ist die Situation, wenn man das in Belgien machen will? Kannst du uns da was erzählen? Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen? Ja, es ist halt auch da recht schwierig. Und da liegt es halt auch wieder unheimlich an den Ärzten, die man hier in Deutschland hat, ob die das befürworten oder welche Meinung oder ja, welche Gedanken die dazu haben. Also die Ärzte in Deutschland müssen es befürworten? Ja, also mein meine Ärzte müssten im Prinzip mit den Ärzten in Belgien kooperieren, damit das funktionieren kann. Ich sag's jetzt mal ganz salopp, das kannst du ja dann wahrscheinlich vergessen. Nicht unbedingt. Es sei denn, es gibt natürlich auch sehr also Ärzte, die sehr zugänglich sind für dieses Thema, in besonders harten und wirklich begründeten Fällen. Wenn du das Glück hast, an einen solchen Arzt zu geraten, dann ist es natürlich gut. Richtig, es gibt also schon auch hier Ärzte, die da eigentlich eine sehr... Absolut, ja, absolut. Ja, und dann kann das auch funktionieren. Du hast dich darüber schlau gemacht, wie wird die Sterbehilfe vollzogen in Belgien? Das sind dann zwei Ärzte, die unabhängig voneinander erstmal entscheiden müssen, ob sie es überhaupt machen würden. Und dann wäre es halt so, dass man wirklich da anreist und wenn das psychologisch und medizinisch dementsprechend auch nachgewiesen ist, dass es klar ist, dass es eine unheilbare Geschichte ist und so weiter, dann ist es also so, dass man da einfach nur einschlafen darf. Man bekommt ein Medikament oder eine Spritze. Genau, dann bekommt man eine Spritze und dann darf man einfach einschlafen. Das ist der Unterschied zu der Variante in der Schweiz, wo man selbst einen tödlichen Trunk zu sich nehmen muss. Genau, in Belgien ist es so, dass man dann also wirklich von den Ärzten betreut mit Angehörigen, wie man das halt selber entscheiden möchte, eine Spritze bekommt und dann auch wirklich einschläft. Und das Ganze findet auch in einer Klinik statt? Nein, nicht unbedingt in der Klinik. Da gibt es eben auch so Praxen, die das machen. In der Schweiz kostet das ja eine ganze Menge Geld. Wie ist das in Belgien? Ja, da kostet es auch eine Menge Geld. Weißt du schon die Zahl? Nein. Nein. Es ist wirklich, ich finde es auch, während ich jetzt so mit dir rede, das macht die Absurdität nochmal deutlich, was für eine unwürdige Situation das ist, wenn man so schwer krank ist, wenn man sich vielleicht schon so lange mit dieser Entscheidung beschäftigt hat und dann entschieden hat, dann muss man sich als Schwerstkranker in den Zug oder in ein Auto setzen und in ein fremdes Land fahren und in fremder Umgebung die Gnade des Todes erfahren. Das ist schon eigentlich ein Unding, dass das in Deutschland nicht auf der Basis strenger gesetzlicher Regelungen, natürlich, dass das hier nicht möglich ist. Das ist einfach unwürdig. Martina, also du weißt, dass ich das sehr respektiere und ich merke, dass du es sehr ernst meinst und das ist keine spontane Entscheidung, die du da mal so äußerst, sondern das hast du dir genau überlegt und du beobachtest dich genau. Und du sagst ja selbst noch, ich würde vielleicht sogar meinen 50. noch erleben, wenn es einigermaßen trägt bis dahin. Ich möchte ja gar nicht unbedingt frühzeitig sterben. Ich möchte aber selber entscheiden können, wann für mich der Punkt da ist, dass ich sage, das geht jetzt nicht mehr. Und das Leben, was ich dann noch hätte, wäre nicht... für mich ein würdevolles Leben. Richtig. Ich verstehe, was du meinst, ja. Nur, also es geht nicht um, ich meine, Lebensqualität ist ja immer noch so ein weiter Begriff. Meine Lebensqualität ist seit 2 Jahren schon sehr, sehr eingeschränkt. Aber ich lebe im Moment immer noch gerne. Aber ich möchte in dem Moment, wenn ich sage, ich kann nicht mehr, die Möglichkeit haben. Richtig. Was sagt deine Familie eigentlich dazu oder deine nahen Freunde? Das ist halt auch ganz schwierig, weil das ist, glaube ich, für gesunde Menschen zwar nachvollziehbar, aber auch sehr, sehr traurig, damit umzugehen. Wobei ich muss schon sagen, dass mich, glaube ich, jeder, der mich kennt, auch sehr gut verstehen kann. Aber natürlich ist das für jemanden, das mitzuerleben oder mit mir darüber zu reden, ist auch immer ganz, ganz schwer. Das glaube ich. Obwohl sie sich alle wacker schlagen. Deswegen danke ich dir für das Vertrauen, dass du hier angerufen hast und dass wir haben darüber sprechen können, Martina. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das irgendwann so sein wird, wie du es möchtest. Vielen Dank. Dass du den Weg so gehen kannst, wie du ihn für richtig hältst. Das wünsche ich dir von Herzen. Vielen Dank und ich finde das ganz, ganz toll, was du machst. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Dir auch, Martina. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050 und hier ist die Sarah. Die Sarah ist 30. Guten Morgen, Sarah. Ja, hallo Domian. Hallo Sarah. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema, es geht um meinen Freund, der hat Futterneid. Was hat der? Futterneid? Futterneid, ja. Futterneid. Das heißt, der futtert dir alles weg, oder wie? Ja, ja, doch, eigentlich schon, ja. Erzähl mal, wie kann man das genau verstehen? Also mich stören einige Sachen an. Das ist ja nicht nur der Futterneid. Also wir waren einmal picknicken gewesen. Und dann hat er sich in der Backe wirklich alles vollgestopft und alles weggenommen. Dann hat meine Cousine sich eine Chipstüte aufgemacht. Dann hat er uns die weggenommen und hat sich die auch noch schön alles reingestopft. Und dann haben wir auch gesagt, ja, gibt's denn sowas? Das heißt, der hat alles selbst aufgegessen, was eigentlich für die Gruppe bestimmt gewesen war. Ja, genau. Und er hat von das Angst gehabt, dass wir ihn das alle wegnehmen. Wohnt ihr zusammen? Nein, um Gottes Willen. Wie lange bist du denn mit ihm schon zusammen? Seit 5 Monaten. Ach so, okay, das ist ja noch ganz frisch. Da lernt man Menschen erst allmählich kennen. Ja, das stimmt. Wie ist das denn, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, du besuchst ihn bei sich oder er kommt zu dir und ihr macht euch ein schönes Abendbrotessen. Wie verhält er sich da am Tisch? Ja, also nicht schön. Also er sagt auch während dem Essen zum Beispiel mal, ich muss mal groß machen, egal wie die Leute da rumsitzen. Mhm. Dann sind wir auch wirklich geschockt, ja. Und der isst alles weg. Und jede halbe Stunde hat der Hunger. Also wenn er jetzt zum Beispiel wirklich eine große Portion, sag ich mal, Nudeln essen würde, nach einer halben Stunde, dann sage ich, habe wieder Hunger. Das ist nicht normal. Dann denke ich, das kann nicht wahr sein. Bietet er denn irgendwie schon mal dir auch etwas an? Ja, aber auch nur, weil er dann jetzt ja gerade selber isst, so damit er nicht doof dasteht, habe ich das Gefühl. Das klingt ja nach einem Typ, der sehr gierig ist. Der sehr egoistisch ist, dem es in erster Linie um sich geht, dem es ziemlich egal ist, was so andere über ihn denken. Und das glaube ich auch. Und ich glaube, wer gierig beim Essen ist, ist auch gierig in anderen Sachen. Wie verhält er sich denn in anderen Dingen? Ist er auch ein geiziger Typ? Ich sag mal so, auch in der Situation, wir haben eine Pizza bestellt. Die Leitung ist gar nicht gut. Ihr habt eine Pizza bestellt. Ja, wir haben eine Pizza bestellt im Restaurant mit einem Freund von mir, also einem Bekannten. Und da musste der bezahlen, ich glaube, 12 Euro und hatte aber einen 10er und einen 5-Euro-Schein und hat mich dann ganz im Ernst gefragt, ob ich wohl 2 Euro klein hätte, weil er die 5 Euro nicht anbrechen wollte. Also, da frage ich mich, was stört mich mit dem? Das wirkt ja nicht gerade sympathisch. Bist du denn immer noch verliebt in ihn? Nee, also ich weiß nicht. Also ich glaube nicht wirklich, er ist auch mehr Streit und am Wochenende trinkt er immer sehr viel. Das auch irgendwie, habe ich das Gefühl, Alkoholiker, das habe ich ihm auch gesagt. Also ohne Alkohol kann der zum Beispiel am Wochenende gar nicht. Mhm. Man sagt, wir machen mal einen ruhigen oder so. Nee, der muss unbedingt immer trinken. Ich frage dich mal eben, ihr wohnt nicht zusammen, hast du gerade schon gesagt. Ja. Ihr besucht euch gegenseitig. Ist der zufällig gerade bei dir oder bist du allein? Ja, der ist gerade bei mir. Hört er zu, was du sagst? Ja. Wie ist denn seine Miene, während du sprichst? Sehr, sehr unfreundlich gerade. Dann bitte ihn doch mal oder frag ihn mal, ob er vielleicht mit mir ein paar Worte sprechen möchte. Würdest du mit ihm sprechen wollen? Ja, okay. Ich gebe mal weiter. Ja, okay, sehr gerne. Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, schönen guten Abend, ne? Hi, wie heißt du? Mein Name ist Patrick. Patrick. Patrick, das klang ja gerade nicht so nett, was die Sarah über dich erzählt hat. Wie ist denn deine Sicht der Dinge? Ja, die hat doch einen an der Waffe, hat doch wie. Sagst du über deine Freundin, mit der du 5 Monate zusammen bist? Ja und? Es ist halt so. Was empfindest du denn für sie? Ja, mei. Bisschen bullern und so. Wie? Das ist ja wohl schrecklich, was du da sagst. Bisschen vögeln oder so. Ja, dann gib mir mal die Sarah nochmal, bitte. Ich bin so, ich kann nicht sprechen, Mensch. Siehst du, was ich meine? Der ist Das ist ihm völlig egal, wer dabei ist, wer das. Also, das war jetzt kein Scherz von ihm, ne, dass er so reagiert hat. Nein, das ist wirklich so. Der meint das so ehrlich. Ihr schlaft miteinander, wie ist denn das? Ist er zärtlich? Nee, also da ist er ganz, das habe ich gestern auch schon gesagt, also der ist, das Problem ist, der will immer nur das eine, dasselbe, das ist auch ganz komisch. Darf ich fragen, was er immer dasselbe will? Ja, du sagst immer nur von hinten und er will mein Booty shaken genau, sehen. Von hinten. Sei leise. Hör mal, Sarah. Ich könnte ja fast denken, das ist ein Scherzanruf, aber ich glaube, das ist kein Scherz, ne? Nein, das ist kein Scherz. Frage ich mich wirklich allen Ernstes. Du bist ja eine vernünftige junge Frau. Wieso bist du mit dem zusammen? Ja, also ich überlege mir das ja auch schon. Ich habe ihm das ja gestern auch schon gesagt, dass ich das nicht mehr so. Was willst du denn noch von dem mitbekommen, als das, was du gerade mitbekommst? Das ist doch. Das ist schlimm, ne? Gruselig ist das doch. Ja, das ist wirklich gruselig. Also das sagen auch meine Freunde zu mir. Nur ich denke mal, dass er einfach. Ich denke auch wirklich, dass er hat das ja. Er ist schizophren. In einem. Erklär mir mal, warum du überhaupt noch so jetzt die letzten Wochen bei ihm geblieben bist. Ja, weil ich gedacht habe, ich gebe ihm einfach mal die Chance, ne? Ja, aber ich glaube, das ist vergebliche Mühe. Ja, ich glaube auch, also. Ich habe keinen guten Rat, außer zu sagen, komm, geh auf Abstand. Ja, ne? Finde ich schon. Ja. Also, das war nun gerade ziemlich eindeutig, wie er sich hier verhalten hat. Ja, da ist aber wirklich immer so. Das ist ihm egal, ob meine Freundin dabei ist, ob das mein Kumpel ist, ob es meine Sarah, ich finde, du hast einen besseren verdient. Ja, das finde ich auch. Ne? In diesem Sinne wünsche ich dir so einen. Dankeschön. Alles Gute. Danke, bis tschüss. Dann. Ciao. Tschüss. Das ist ja unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Das war kein Scherzanruf und der hat das ernst gemeint. Die arme Sarah, aber letztendlich ist sie natürlich auch selbst schuld, dass sie nicht früher schon gesagt hat, nee Junge, so nicht. Hier ist Helmut. Helmut ist 52. Guten Morgen, Helmut. Hallo, morgen Domian. Hallo Helmut. Dein Thema. Mein Thema ist also praktisch das, ich habe damals einen Obst- und Gemüsehandel gekauft, aber ich konnte den nicht anmelden, weil ich hoch verschuldet war und habe meinen Sohn damit praktisch zu überredet, er soll ihn übernehmen und das ist absolut in die Hose gegangen. Wann war denn das? Wie lange liegt das zurück? Das liegt zurück 2 Jahre. 2 Jahre. Das heißt ja, der Gemüse, Obst- und Gemüsehandel ist dann angemeldet worden auf den Namen deines Sohnes? Richtig. Was heißt das? So ein Stand oder ein kleines Geschäft irgendwo? Es waren mehrere Stände gewesen, ja. Drei Stände. In einer Stadt? Ja, praktisch ja, eigentlich ja. So, und was ist jetzt genau mit diesem Geschäft, Gemüsehandel, passiert? Also wir haben den Gemüsehandel gekauft für 20.000 Euro. Dieses Geld habe ich mir geliehen. Darf ich mir kurz fragen, warum man 20.000 Euro für einen Gemüsehandel bezahlt, wenn das nicht mal ein Geschäft hat? Ich habe praktisch also schon vorher damit gearbeitet, als Angestellter. Ja. Und habe gesehen, dass also das florierend war. Also man bezahlt dann quasi die Stände und die man Orte. Man kauft die Kunden praktisch mit. Ja, und hofft, dass die dann weiter dahin kommen, wo der Stand immer gestanden hat. Richtig. Okay, verstehe. Genau. 20.000 hingeblättert, vorher lief's gut. Ja. Und dann? Ja, und dann ging es auf einmal den Berg hinunter. Das heißt? Und das heißt also, wir hatten einen Stand hier, wo das Kühlschrank stand, der hat dann auf einmal die Miete erhöht von 320 Euro auf 500 Euro. Oh, das ist eine extreme Erhöhung. Ja. Da musst du viel Gemüse für verkaufen. Genau. So, und da kam das Personal hinzu, die Standmieten hinzu, die Verkäufer hinzu. Und das war dann irgendwie nicht mehr dann tragbar. Das heißt, ihr habt euch jetzt sogar verschuldet? Ja, absolut. Wie hoch sind die Schulden? Also, ich schätze mal, ich habe gar keinen genauen Überblick, ich schätze mal so auf 50.000 Euro. Oh, das ist viel Geld. Was sind das für Schulden? Bei einer Bank? Also, die 20.000 Euro für die Stände sind private Schulden. Achso, die konntet ihr auch nicht damals bar hinlegen? Nein, die habe ich praktisch von meinem Bruder geliehen. Verstehe, okay. So, und der steht mir heute auch auf die Füßen und sagt, Junge, wo bleibt die Kohle? Mhm. Und die restlichen 30.000? Das setze ich zusammen aus Miete, aus Steuern. Achso, ihr habt auch noch große Steuerschulden. Richtig. Wie hoch sind allein die Steuerschulden, weißt du das? Die belaufen sich ungefähr auf 8.000 Euro. Mhm. So, all das hat jetzt dein Sohn an der Backe. Ja. Du ja nicht, weil du bist ja quasi gar nicht existenter. Genau, genau. Ich bin also, ich sag mal, juristisch gesehen wäre ich raus. Bist du fein, stehst du fein da, aber moralisch eben nicht. Ja, und das geht mir absolut überhaupt. Wie alt ist dein Sohn? 27. Hat der sich denn damals gerne auf dieses Geschäft eingelassen? Nein. Er wollte das gar nicht. Meine Ex-Frau und ich, wir haben ihn also praktisch, wenn man so nimmt, fast dazu nicht gezwungen, aber wir haben gesagt, guck mal, es lief doch und du weißt doch und du warst doch selber mit dabei und du hast gesehen. Ach so, verstehe. War er denn auch mit an den Ständen? Hat er mitverkauft? Ja. Das schon? Mhm. Ja. Welche Konsequenzen drohen denn jetzt deinem Sohn? Die Konsequenzen waren halt, wie gesagt, Steuerschulden sind da und die konnten wir also nicht bezahlen. Mhm. Und ja, jetzt hatte er letzte Woche einen Termin Donnerstag und er war also der Meinung, Freitag war der Termin. So hat er den Termin praktisch verpennt. Mhm. Und ich habe gesagt, dann ruf an, dass du einen neuen Termin machen kannst. Mhm. Und der ruft schon seit 4 oder 5 Tagen da an. Aber es geht niemand ans Telefon. So, und jetzt hat mich heute Abend meine Ex-Frau angerufen und sagt zu mir, das Finanzamt hat einen Haftbefehl zum Amtsgericht ausgestellt. Ach du. Ein Haftbefehl zum Amtsgericht. Was heißt das im Klartext? Muss der in den Knast? Oder? Ja, natürlich. Also. Ich bitte, kurze Zwischen, bitte, Helmut. Ja. Schalte mal deinen Ton ab. Ich höre uns immer als Echo im Hintergrund. Aha. Das wäre ganz gut. Okay. Also, da ziehen jetzt sehr finstere Wolken auf. Ja, ganz düstere. Und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt. Du hast eine moralische Schuld. Ja, absolut. Und es ist nicht irgendwo Geld aufzubringen, irgendwas, dass jemand euch unter die Arme helfen, greifen kann? Also ich habe ja, wie gesagt, schon 20.000 von meinem Bruder geliehen. Und mein anderer Bruder hat mir auch damals schon Startkapital gegeben, für die Ware einzukaufen, für die Autos anzumelden etc. Ich stand auch damals praktisch vor dem Nullpunkt. Hast du denn, wie wohnst du zum Beispiel? Ich habe keine eigene Wohnung. Und? Weil meine Mutter ist sehr schwer krank und jemand muss sie auch pflegen. Also wohne ich praktisch bei meiner Mutter. Mhm. Nach der Scheidung von meiner Frau. Also ich frage deshalb, ob da vielleicht ein Haus noch ist, ein älteres oder irgendwas, was man zu Geld machen könnte? Nein, ist verkauft. Ist verkauft. Das heißt definitiv. Ja. Und von was lebst du im Moment? Ich momentan von Arbeitslosenhilfe. Mhm. Die ist aber am 24.05. Ist sie praktisch hinfällig. Ja. So dass, wenn ich keinen neuen Job finde, wo ich mich drum bemühe, ja, dann von Hartz IV leben würde. Helmut, das ist ja jetzt ein absolut klassischer Fall für eine professionelle Schuldnerberatung. Wart ihr denn schon bei so? Wir waren da schon gewesen. Wir waren schon bei der Caritas, wir waren schon überall gewesen. Was raten die euch? Die haben uns gesagt, wir sollen uns einen Anwalt nehmen. Wir haben einen Anwalt versucht zu kontaktieren und die haben gesagt 1.000 Euro und dann machen wir das, aber die 1.000 Euro haben wir nicht. Ja, das ist natürlich absurd. Wenn man verschuldet ist, kann man sich keinen Anwalt leisten. Ja. Die müssen euch doch irgendwelche Tipps geben können, außer einen Anwalt. Nein, das war also absolut der Tipp. Das kann ich ja gar nicht so richtig glauben. Das stimmt. Ja, das ich glaube, dass es da so gelaufen ist, aber dann war das irgendwie nicht die ganz richtige Adresse. Ich weiß von Leuten, die bei Schuldnerberatungen sind, die sitzen da zusammen und dann werden die Bücher durchgeblättert und dann werden Strategien entworfen bis hin zur Privatinsolvenz. Richtig. Und wir haben ja auch bei der Caritas gesagt gehabt, dass wir Privatinsolvenz anwenden, also Insolvenz. Mhm. Firmeninsolvenz anmelden möchten. Ja. Und die haben gesagt, ja, dann können wir euch dabei nicht helfen, ihr müsst euch einen Anwalt nehmen. Und da haben wir gesagt, wir haben kein Geld. Ja. Ja. Allerdings. Allerdings. Da war das Gespräch also praktisch auch da schon beendet. Also da machen wir uns natürlich gleich mal schlau im Hintergrund, dass du da eine bessere, dass ihr da eine bessere Anlaufstelle bekommt, die euch auch ohne, dass die Kohle verlangen, euch ordentlich berät. Noch eine Frage zu dem Verhältnis zwischen dir und deinem Sohn. Wie ist das jetzt im Moment? Also das Verhältnis ist eigentlich soweit ganz gut noch. Das heißt, er macht dir nicht große Vorwürfe nach dem Motto, du hast mich ja damals dahin gedrängt. Nein, weil ich denke, er hat auch irgendwie ein bisschen so einen Vaterrespekt. Mhm. Ja. Aber was ich auch dabei sagen muss, ist, meine Ex-Frau, die hat ihn ja auch mit dahin gedrängt. Mhm. Und wie gesagt, man sieht ja, hat nicht funktioniert, aber ich habe immer dann gesagt gehabt, diejenigen, die mitgedrängt haben, die schreien am lautesten und ziehen dann heute in den Schwanz ein. Und so ist das bei deiner Frau, deiner Ex-Frau? Ja, genau. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Ja, ungefähr so 10 Jahre. Ach so. Und die hat damals trotzdem da noch mitgemischt und vor zwei Jahren? Ja, also vor 2 Jahren hat sie mitgemischt. Mhm. Und jetzt könnte sie denn rein theoretisch, hat sie ein bisschen Geld irgendwie auf der hohen Kante, könnte sie helfen, wenn sie wollte? Nein, auch nicht. Auch nicht, da ist auch nichts zu holen? Nein. Aber das Verhältnis zu ihr ist jetzt sehr angespannt? Eigentlich nicht. Nicht angespannt. Wir haben eigentlich ein gutes Verhältnis. Aber wie gesagt, also sie kann nicht helfen, ich kann nicht mehr helfen. Ich kann auch nicht mehr auf meine Brüder zurückgreifen, weil die sagen dann mittlerweile, der eine Bruder sagt, pass mal auf, die 20.000 Euro, wann willst du die zurückzahlen? Der andere, der mir das Geld geliehen hat, die sind einigermaßen gut betucht. Aber da kommen langsam die Forderungen, dass sie das Geld zurückhaben müssen. Ich verstehe. Ich frage es jetzt nochmal, so habe ich es gerade verstanden, wie du es erklärt hast. Ja. Das lag jetzt nicht daran, dass ihr schlecht gearbeitet habt, dass ihr schlechtes Gemüse verkauft habt, dass ihr faul wart oder irgend sowas. Nein, das lag absolut nicht. Das lag an den Dingen, die du vorhin erzählt hast. Ja, genau. Mhm. Also unglückliche Umstände. Richtig. So passiert so oft im Geschäftsleben. Richtig. Ja. Wir haben also schon sehr früh angefangen, morgens um 4 Uhr bis abends um 9 oder 10 Uhr. Mhm. Das jeden Tag. So, Helmut, jetzt werden wir uns für dich nochmal schlau machen im Hintergrund. Vielleicht hat aber auch noch der ein oder andere aus dem Publikum eine Idee, wohin ihr euch schnell und gezielt wenden könntet, damit man euch hilft. Ja. Aus dieser, das ist ja eine sehr schlimme, bedrückende Situation. Also ich kann auch nachts, wie gesagt, ich mache kaum noch ein Auge zu. Und ich habe auch schon ein paar Mal angerufen, bin auch froh, dass ich heute durchgekommen bin. Ja. Weil ich wusste schon wirklich gar nicht mehr, wohin damit. Ja. Mit dieser Situation. Dein Sohn muss doch auch in großer Angst sein. Man weiß ja nicht, was da droht, aber dass er vielleicht wirklich in den Knast kommt für eine kurze Zeit. Das Finanzamt hat es beim Amtsgericht beantragt, die Inhaftierung. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was man da noch machen kann. Ja, natürlich wäre jetzt ein guter Rechtsbeistand genauso auch wichtig. Aber ja. Es gibt auch Rechtsbeistände, wo man nichts bezahlen muss, sondern das wird dann anders geregelt. Das erkundigen wir uns alles jetzt im Hintergrund und rufen dich dann im Laufe der nächsten Stunde, dreiviertel Stunde nochmal an, Helmut. Das wäre super. Und wie gesagt, wenn jemand aus dem Publikum eine Idee hat, bitte mailt uns und wir reichen es an Helmut weiter. Super. Ich drücke die Daumen, dass ein paar gute Tipps rüberkommen. Danke, Domian. Sehr gerne, Helmut. Alles Gute wünsche ich. Tschüss. Ja, ebenfalls. Danke. Tschüss. 1.33 Uhr haben wir und hier ist unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Verzicht. Ich möchte morgen mit Leuten sprechen, die etwas Ungewöhnliches getan haben in unserer völlig überfüllten Welt von Luxusgegenständen, von Konsumgütern, von Mode und weiß ich was alles. Die Verzicht üben. Auf was übt ihr Verzicht? Vielleicht habt ihr euch entschieden, ein ganz anderes Leben zu führen, als ihr es vielleicht noch vor ein paar Jahren oder ein paar Monaten geführt habt. Verzichtet ihr bewusst auf Geld, auf Karriere, auf, wie gesagt, Konsumgüter, die uns hier alle immer jeden Tag überschwemmen? Verzichtet ihr vielleicht sogar freiwillig auf Sex? Vielleicht steht dahinter eine weltanschauliche Veränderung in eurem Leben oder eine religiöse Überzeugung aufgrund dieser Überzeugung sagt ihr, ich brauche einfach nicht so viel, ich komme mit weniger aus. Das, was für mich wichtig ist, ist gar nicht materiell zu fassen. Und vielleicht seid ihr auch schon mal zu Verzicht gezwungen worden. Das ist so die andere Seite der Medaille. Also morgen heißt das Thema Verzicht. Habt ihr in eurem Leben oder verzichtet ihr im Leben auf vielleicht vermeintlich wichtige Dinge? Und erzählt uns, wie ihr damit lebt und wie es euch damit geht. Ihr könnt euch gerne per Mail anmelden unter domian@wdr.de oder morgen wie immer ab 0 Uhr anrufen oder natürlich auch während der Sendung. Verzicht heißt das Thema. Dagmar, 67. Guten Morgen, Dagmar. Grüß dich. Richtig. So, also Verzicht musste ich nicht üben. Und zwar in den 70er Jahren hatte ich das große Glück, in Bangkok leben zu dürfen und bin dann auch mit meinem Mann mal nach Nepal geflogen. Und das ist natürlich jetzt das Thema. Ich habe heute einen sehr eindrücklichen Bericht von Reinhold Messner gehört im Radio. Da ging es einfach um das Thema, wir wissen ja alle, dass dieses entsetzliche Erdbeben da war und immer noch ist wahrscheinlich mit Nachbeben. Und es ist eigentlich erschreckend, und das ist eigentlich so das, was ich sagen wollte, dass man diese Leute, die dort für Tausende von Euros dort einfliegt, die da auch die den Himalaya besteigen, ausfliegt auf eleganteste Weise, während eben die Bevölkerung in Kathmandu und den umliegenden Dörfern, eben die sind hilflos. So, und das finde ich so erschreckend. Ich meine, wir alle können da nichts zu tun. Das ist einfach so. Wie oft warst du da? Einmal? Einmal oder nur. Einmal. Naja, das war 1976. Das ist lange her. Ja, das ist sehr lange her. Aber es war trotzdem sehr eindrücklich und sehr schön. Wie gesagt, wir lebten in Bangkok damals und haben dann quasi eine Urlaubsreise dorthin gemacht und sind dann mit einer kleinen Privatmaschine durch den Himalaya geflogen und haben dort auch wir sind auch Namche Bazaar gewesen. Das ist dieser kleine Ort, der auch wohl verschüttet ist inzwischen. Und haben dann eine Nacht verbracht in einem Hotel auf 4000 Meter Höhe. Aber zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja, bitte? das habe ich auch gedacht, als ich das so gesehen habe im Fernsehen die letzten Tage. Ja. Andererseits kann man ja auch verstehen, dass das gerade auch in Deutschland lebende Angehörige oder unsere Regierung oder die Reiseveranstalter alles daran setzen, die Touristen wieder zurückzuholen. Ja. Wenn man sie nicht zurückholen würde, wäre den Menschen damit ja auch nicht geholfen. Schon richtig, man kann ja auch nicht alle Leute ausfliegen. Man muss nur extrem viel tun und Dinge dorthin bringen. Aber das, soweit, ich kann das nicht beurteilen. Es hört sich so an, als wären schon viele Hilfsorganisationen auch von Deutschland vor Ort unterwegs. Aber das Leid ist natürlich extrem groß. Und erschreckend ist eben auch, dass die Hilfsflugzeuge da gar nicht landen können, weil die Towers da immer wieder nicht besetzt sind, weil die Menschen daraus flüchten und können dann eben den Flugzeugen gar nicht die Anweisungen geben, die da notwendig sind. Es ist grausam, was da passiert im Moment. Es ist wirklich so grausam, dass es dann auch noch immer die Leute trifft, die so arm sind. Ja, die so arm sind und nichts haben. Das ist eben immer wieder da, wo es am ärmsten ist, da passieren die größten Unglücke, ne? Ich glaube, der Messner war ja in vielen Fernsehsendungen oder in den Nachrichten auch. Ja, ja. Irgendwie ist mir in Erinnerung, ich weiß es nicht ganz genau, wahrscheinlich hast du das auch so gehört, dass er von einer Zwei-Klassen-Rettung gesprochen hat. Ja, genau. Ne, das meintest du wahrscheinlich auch damit. Ja, ne? Das habe ich heute Vormittag im Radio gehört. Und dass die Reichen, die Westler, eher vielleicht auch da vor Ort gerettet werden, als denn die armen Menschen, die dort einheimisch sind. Darum geht es, darum geht es. Also weil. Wenn das so wäre, ist es skandalös, finde ich. Das ist ja tatsächlich, damals, als wir dort 76 waren, da musstest du gar nichts bezahlen, das ging einfach alles so über die Bühne. So, heute ist es so, wenn die Leute den Himalaya besteigen möchten, dann müssen sie, also ich glaube, das geht bis in die Zigtausende, also 60.000, 70.000 Euro kannst du damit rechnen, ne? Dass sie da eben. Das weiß ich nicht. Das, meinst du, so viel Geld? Ja, so viel Geld wird es nicht sein, aber egal, jedenfalls. Ja, also das ist aber so. Und die Leute zahlen das. Jetzt ist natürlich das Schlimme, dass dieses jetzt sowieso gebeutelte Land auf absehbare Zeit vielleicht auch noch den Tourismus verliert, weil so viele Kulturstätten zerstört sind. Das wird so sein. Das wird einfach so sein. Da gibt es ja keine touristischen Attraktionen mehr. Die ganzen religiösen Plätze, das ist ja alles zertrümmert jetzt. Also man ist natürlich, wir sind sehr weit weg und man steht hier hilflos da. Ja. Man kann spenden, aber ja, mehr kann man auch nicht machen. Das aber man kann spenden und das ist, glaube ich, sehr wichtig und sehr richtig in dem. Ja, auf jeden Fall. Und großen Respekt wieder vor den Ärzten ohne Grenzen, die, wie ich gehört habe, da auch schon wieder sehr eine ganz aktiv tolle sind. Organisation. Ja. Ne? Liebe Dagmar, das war ein Statement zur aktuellen traurigen Lage im Nepal. Genau, also schied auf die ganzen Eheprobleme, aber ich finde, sowas ist viel gravierender und sehr viel, du weißt, was ich meine, sehr viel gravierender. Was ich mir wünsche, jetzt geht es jeden Tag durch die Nachrichten. Ja. Ich hoffe, dass man die Menschen nicht vergisst in 4-5 Monaten. Genau. Wenn sie nicht mehr durch die Nachrichten kommen, dann sind die Leute immer noch arm und haben ihre Häuser verloren und haben keine Krankenhäuser. Ja, und Kinder ohne Eltern, ist ja auch so furchtbar. Danke für deinen Anruf und danke für das Thema. Gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss. Tschüss. Wir machen weiter mit der Ira. Ira ist 45. Guten Morgen, Ira. Ja, guten Morgen, Julian. Ich bin seit ein paar Stunden obdachlos. Ja. Ich habe keine Kleidung zum Wechseln, nur das, was ich an Leib hatte. Ira, klein Moment mal, da stimmt ganz was gravierend nicht in der Leitung. Sprichst du in einem hallenden Raum? Ich bin im Hotelzimmer in der Badewanne. Ach, in der Badewanne, ja, das klingt ganz. Kannst du nicht, welche Mensch aus der Badewanne aussteigen? Es klingt ganz hallig und man versteht dich fast nicht. Oh, aber, ja. Geht das nicht? Ich will noch mal versuchen. Ja. Ich hoffe, dass das wirklich der Grund ist, die Badewanne, nicht, dass da noch was anderes. Nee, sonst ist da eigentlich nichts. Aber wenn du hast gesagt, du bist obdachlos, aber sitzt in der Badewanne im Hotel, wie? Ja, also wir sind jetzt nur für eine Nacht untergekommen, also das Haus wurde evakuiert. Ach so, ihr seid evakuiert. Also da ist eine Einsturzgefahr vorhanden, da sind sehr viele Risse in den... Ich muss mal... Ira, ich muss mal meine Technik und Regie fragen, ob das geht. Du musst aus der Badewanne aussteigen, sagen meine strengen sofort. Jungs... Eine Minute, sofort. Da telefoniert sie aus der Badewanne mit uns. Das ist ja auch ein Ding. Also ich habe es verstanden, dass sie evakuiert wurde, wo auch immer, das wird sie uns gleich erzählen, in einem Hotel ist. Aber ich hoffe nicht dauerhaft obdachlos, sondern irgendwo, wo vielleicht irgendwas passiert ist. Jetzt frage ich mich, was sie da macht. Räumt sie jetzt das ganze Badezimmer? Jetzt legt sie auf. Ach, Ira. Mann. Jetzt hat sie das Badezimmer aufgeräumt und aus Versehen nochmal aufgelegt. Dann sage ich euch nochmal ein paar Worte zum Thema. Das Thema heißt Verzicht. Und eigentlich ist das ein großes Thema in unserer Zeit, weil wir alle so übersättigt sind. Und es ja viele Menschen, immer mehr Menschen gibt, die fragen, was braucht man eigentlich? Man braucht eigentlich gar nicht so viel. Wir brauchen nicht 15 Paar Schuhe und 10 Paar Hosen und all die vielen Dinge, die wir ständig irgendwie angeboten bekommen und von der Werbung auch letztendlich angepriesen bekommen. Auf was verzichtet ihr? Um vielleicht ein anderes und aufmerksameres, achtsameres Leben zu führen. Vielleicht habt ihr euren Beruf aufgegeben, einen erfolgreichen Beruf, um irgendetwas anderes zu machen, was mehr mit euch zu tun hat. Vielleicht habt ihr auch eine religiöse Erfahrung gemacht und geht deshalb einen ganz anderen Weg. Vielleicht auch verbunden damit, dass ihr auf Sexualität verzichtet. Wenn ihr gerne mit mir morgen über Verzicht sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 morgen ab 0 Uhr oder mailt uns domian@wdr.de. So, dann müssen wir jetzt mal weitermachen mit dem Freddy. Und Freddy ist 60. Hallo Freddy. Ja, hallo, morgen Jürgen. Du sitzt nicht in der Badewanne, das ist Nein, gut. Ich sitze nicht in der Badewanne. Freddy, um was geht's? Es geht darum, ich habe heute respektive gestern erfahren, dass ein Kollege aus unserem Sportverein sich selbst umgebracht hat. Er hat sich erschossen. Wie nah standst du diesem Mann? Wir haben uns alle 14 Tage getroffen auf dem Schießstand, weil wir ein Verein sind, eine Schießleistungsgruppe. Ihr seid Sportschützen? Sportschützen, jawohl. Oh. Und, darf ich mal kurz einfach zwischendurch mal so ein bisschen ketzerisch fragen, warum wird man Sportschütze? Ich habe in der Bundeswehrzeit schon immer, also ich habe immer viel mit Schusswaffen zu tun gehabt. Und wir schießen auf Turniere, wir vergleichen uns miteinander. Was ist der Spaß am Schießen? Ich sag mal, die Technik der Waffe überhaupt und eben vor allen Dingen auch die Gewalt über diese Waffe ausführen zu können und damit umgehen zu können. Aber Waffen sind ja eben letztendlich eine ganz gefährliche Angelegenheit. Etwas ganz Gefährliches und letztendlich dafür da zu töten. Ja, natürlich. Sonst gäbe es keine Waffen. Natürlich, und, klar. Und dein Freund oder Bekannter, dein Kollege, hat sich jetzt mit einer Waffe, mit der ihr eigentlich trainiert und schießt... die sein Eigentum waren. Die sein Eigentum. Ja, klar. Da hatte er die Waffe zu Hause. Ja, klar. Das durfte er. Die haben wir alle zu Hause. Wo bewahrst du deine Waffe auf? Tresor, da gibt es also die Regeln, die müssen eingehalten werden. Das ist Polizeivorschrift. Die müssen im Tresor aufbewahrt werden, getrennt von Munition. Und das geht also alles nicht so, dass man das hier einfach nur im Schrank einschließt oder wie man es oft im Fernsehen sieht, in der Schublade hat. Das sind alles Dinge, die ist alles Käse. Ja, wobei wir natürlich auch schon die Fälle gehört haben, wo die Waffen nicht ordentlich eingeschlossen waren. Klar, das ist natürlich ein verantwortungslos von den Leuten, die Schusswaffen besitzen. Weißt du etwas über die Gründe der Selbsttötung? Nein, das wissen wir im Augenblick noch nicht. Wir nehmen wohl an, dass es private Probleme waren, denn ich sag mal, finanzielle Probleme oder so hatte er nicht, denn er war Jurist, 42 Jahre alt. Und ich nehme mal an, dass die ganze Angelegenheit im zwischenmenschlichen Bereich, nur ich bin so geschockt, dass wir das nicht gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, aber du warst kein naher Freund. Ja, aber trotzdem. Aber Freddy, was meinst du, wie oft ich hier schon mit Partnern gesprochen habe von Leuten, die sich das Leben genommen haben und die Partner haben es nicht gemerkt oder die besten Freunde nicht. Ja. Wie denn dann du bist ja im weitesten Sinne des Wortes ein Sportfreund von ihm oder Sportkumpel. Ja, wir haben aber auch oft zusammen gefeiert. Das heißt, wenn wir uns auf einem Langwaffenstand getroffen haben, und haben dort auf 100 Meter geschossen oder was auch immer. Und dann mit Grillen und mit allem. Wir haben Weihnachtsfeiern gehabt, wo wir uns auch dann... Also ich bin völlig geplättet, als ich das heute gehört habe, ja. Er hat sich zu Hause erschossen? Er hat sich zu Hause erschossen, ja. Wie hat er sich erschossen? Er hat sich in den Kopf geschossen. Und ich weiß ja nun mal, was eine Schusswaffe anrichtet und ein Kopfschuss, also das... Und das wusste er auch? Das wusste er auch, ja, natürlich, klar. Du kennst wahrscheinlich seine Partnerin und seine Frau auch? Er hatte keine Partnerin und auch keinen Partner. Er lebte völlig alleine. Ach so. Er lebt, deswegen schiebe ich das ja oft auf die private Sache, dass er da wohl Probleme hatte oder keinen Anschluss bekam oder was auch immer. Und mich ärgert es einfach nur, dass wir das nicht gemerkt haben. Ja, auch wenn wir, also er war immer ein fröhlicher Mensch, auch wenn wir uns getroffen haben. Witzig und, aber. Habt ihr euch denn außerhalb dieses Hobbys auch getroffen? Ja, na klar, natürlich, selbstverständlich. Man hat sich immer verabredet zum Kaffee oder dort mal, denn ich sag ja, ist Jurist, dass auch einige unserer Mitglieder mal einen juristischen Rat brauchten von ihm. Und da hat man sich dann auch mal privat gesehen oder was. Ja, also es sind da zwei Leute, die sind völlig am Ende, die sind richtig geplättet, ne? Kommt, du kannst es beurteilen, du bist in der Szene aktiv. Kommt das ab und zu vor, dass Leute sich dann mit ihren eigenen Schusswaffen das Leben nehmen? Das kommt vor, ja, das kommt vor. Und ich bin ja nur froh dabei, wenn solche Leute nicht die Waffe in die Hand nehmen und Amok laufen. Natürlich. Ja, und dann noch andere mit reinziehen. Ja. Das ist ja das, aber das hätte ich von diesem Menschen niemals erwartet. Hochintelligent und ich sag 42 Jahre alt, der Junge. Alter, ich bin da völlig rasiert, als ich das gestern gehört habe. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn man so lange... Wie lange kennt ihr euch? Wir kennen uns jetzt 4 Jahre. 4 Jahre. Und wenn man so viel zusammen gemacht hat, dass man da geschockt ist. Aber, wie gesagt, über Schuld darfst du gar nicht nachdenken. Nee, das tue ich auch nicht. Nein, nein. Das Schuld nicht, aber nur eben. Aber ich habe mal wieder gesehen, dass es vielleicht doch nötig ist oder nötiger ist, viel mehr zusammenzurücken, sich und um den anderen zu kümmern. Ja, oder auch mal zu fragen. Ja, die meisten Leute trauen sich gar nicht zu fragen. Es ist gar nicht schlimm zu fragen. Ja, da mal darüber nachzudenken, was macht der Mann privat weiter noch? Geht er nur arbeiten? Mhm. Geht er dann auf den Schießstand? Oder was macht er noch? Mhm. Und das sind so Dinge, wo ich heute drüber nachdenke. Vielleicht war er ja ein ganz einsamer Mensch. Gehe ich mal von aus. Das kann ja sein. Er hat sein Hobby gehabt und sich oberflächlich getroffen, aber tief in ihm war eine große Einsamkeit, offensichtlich eine große Verzweiflung. Gehe ich von aus, ja. Das ist genau das. Mhm. Aber das ist genau der Punkt. Ja. Ich glaube, manche Leute wollen sogar angesprochen werden und gefragt werden. Und man scheut sich davor, man hat Angst, zu intim zu sein. Mhm. Aber der andere kann immer noch sagen, nee, da möchte ich nicht drüber sprechen. Und dann hat man es aber versucht, ja. Nur wir haben uns oft gesehen, ich sag's ja, und er war immer witzig, höflich, freundlich, nett, auch wir gegenüber, wir haben immer unseren Spaß gehabt, auch Spaß gemacht, aber das hat mich doch gestern, vielmehr heute, das hat mich mitgenommen, das muss ich sagen. Mhm. Das sind so Dinge, das ist so unglaublich. Jetzt werdet ihr im Verein sicher noch viel drüber reden. Erstmal das und jetzt natürlich auch zu der Familie. Das heißt, er hat noch Vater, Mutter, dazu Kontakt aufzunehmen, wann da, was da mit der Beerdigung, was da alles so abgeht, ob wir dort überhaupt erwünscht sind oder wie auch immer. Es ist ja möglich, dass der Vater völlig gegen diesen Sport war, was wir ja gar nicht wissen. Mhm. Oder die Eltern überhaupt dagegen waren. Hast du denn auch in irgendeiner Weise vielleicht ansatzweise ein selbstkritisches Denken über diesen Sport? Ja, natürlich habe ich da, ja, war klar. Doch. Was ist für dich das Kritische daran? Das Kritische ist daran, dass Schusswaffen, ich sag mal, für Leute teilweise ausgeteilt werden, ich sag mal, wo es die Erlaubnis für gibt und wo es dann danach nicht mehr überprüft wird, ob das überhaupt noch nötig ist, ob der überhaupt noch ein Bedürfnis hat. Mhm. Ja, das heißt also, ich bin jetzt Schusswaffenbesitzer seit 2000, ich glaube 6 oder 7. Ja. Und ich gehe also regelmäßig diesem Sport nach, aber es gibt einige Leute, die Schusswaffenbesitzer sind, auch Sportschützen sind, die aber an Turnieren und an Schießwettkämpfen gar nicht mehr teilnehmen. Wie verhaltet ihr euch eigentlich, wenn ihr bemerkt, dass ein Kollege von euch, ein Sportschütze, irgendwie sich seltsam entwickelt, auffällig wird. Was macht ihr dann? Ja, dann sprechen wir ihn an. Mhm. Das ist schon eine Regel. Ja, natürlich. Mhm. Das geht ja nicht. Mhm. Denn vor allen Dingen, der Mann hat sich jetzt zu Hause erschossen. Man stelle sich nur mal vor, der dreht mal auf dem Stand durch. Mhm. Gut, ihr sprecht ihn an, aber dann sagt er, alles ist in Ordnung, und dann ist die Sache wieder erledigt. Ja, nee, also wir haben da schon unsere Möglichkeiten, um da genauer dahinter zu gucken. Und ich glaube, dass auch bei uns die Vereinsführung so intelligent ist, um zu sagen, denn das sind Sportschützen, die sind seit 30, 95 Jahren dabei und auch Jäger. Und die dann danach gucken und sagen, immer, hier ist was nicht in Ordnung, da müssen wir was machen, den sollten wir vielleicht mal zum Psychologen schicken oder was auch immer. Ging es denn so weit, dass ihr sogar die Polizei einschalten würdet? Das würden wir ja. Denn da besteht ja eine Gefahr. Absolut, ja, eine höchste Gefahr. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Da besteht eine Gefahr und eine tödliche Gefahr sogar, wenn er mit diesen Waffen anfängt durchzudrehen. Das wäre natürlich ein Wahnsinn. Mhm. Ja, da gibt es überhaupt kein Vertun. Also man kann jetzt in dem Fall natürlich, muss man sagen, wie traurig für den Menschen und die Familie. Aber es ist, wie gesagt, ein Glück, dass er nicht andere Menschen noch mit beteiligt hat oder reingezogen hat. Ja, ich meine, er war ein hochintelligenter Jurist. Naja, das heißt nichts. Ja, aber dafür war er, ich sag mal, nee, dafür, das hatte ich wohl nicht angenommen, Nur als ich gestern wir haben ja schon am Mittwoch, als ich dann gestern die Nachricht bekam, gestern Abend. Ist ein Schock. Da war ich natürlich. Ist ein Schock. Ja. Da war ich geblättert, muss ich sagen. Also, ihr müsst in der Gruppe reden und euch miteinander austauschen. Das wird das Beste sein. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Und bietet, das finde ich schon anständig, bietet der Familie Hilfe an. Wenn die Hilfe nicht wollen, dann sagen die halt nein, aber macht das schon. Ja, das sowieso. Ja. Das haben wir heute schon besprochen. Wir werden uns am Wochenende treffen und werden das besprechen und was da weiter passieren soll und wie das weitergehen soll. Ja. Denn es ist ja auch so, da sind jetzt Schusswaffen in seinem Haus. Die müssen ja entsorgt werden. Die müssen entsorgt werden, genau. Die müssen weg. Die, ob die nun einen Schütze von uns übernimmt oder kauft oder was auch immer. Aber die Eltern dürfen sie nicht behalten. Oder also die müssen auf jeden Fall dort verschwinden. Ja, da wird die Polizei sich auch drum kümmern. Ja, das will ich schwer hoffen. Ich hoffe, dass das gemacht worden ist und dass man dort die Waffenschränke leer gemacht hat. Ne? Ich wünsche dir alles Gute, Freddy. Ja, und danke. Rede mit deinen Freunden. Das werde ich machen und danke fürs Telefonat. Sehr gerne. Ciao. Auf Wiederhören, Freddy. Tschüss. So, und hier haben wir die, ich warte immer noch auf Ira aus der Badewanne, aber vielleicht fand sie es in der Badewanne doch schön, aber es klang ja dramatisch, sie war evakuiert. Ach, ich höre gerade aus meiner Regie, dass das Handy ist irgendwie aus, vielleicht ist der Akku leer oder irgend sowas. Gut, dann geht das nicht. Dann machen wir weiter mit der Rosi. Und Rosi ist 60. Guten Morgen, Rosi. Guten Morgen, hallo. Hallo, Rosi. Um was geht's bei dir? Um Nepal. Auch um Nepal? Ja, und zwar, weil ich rufe deshalb an, da die Dame vorhin angerufen hat. Mhm. Und dann möchte ich mich auch mal dazu äußern. Mhm. Ich bin also einmal im Jahr in Nepal. Ach. Habe sehr, sehr viele Freunde dort. Seit wie vielen Jahren machst du das schon? Oh, schon ewig lang. Jedes Jahr einmal ja, in Nepal? Ja, ja, ich bin auch schon zweimal dort gewesen. Warum fährst du so oft dorthin? Das ist meine Heimat. Und jetzt ist sie kaputt. Ist es deine wirkliche Heimat? Nee. Nein. Nee, ich fühle mich doch richtig wohl. Wann warst du zum ersten Mal in Nepal? Moment, jetzt muss ich gerade überlegen. Oh Gott, Moment. Na, ungefähr, du bist jetzt 60. Wie alt warst du da? Ja, das ist schon 20 Jahre. 20 Jahre. Ja, und normal wäre mein Flug jetzt am Samstag gegangen, nochmal. Und habe die ganze Zeit mich gedrückt und wollte, ich habe gesagt, ich muss dorthin bei meinen Freunden. Und es hat aber keinen Sinn, es bringt nichts. Hast du den du hast Kontakt zu dort einheimischen Menschen? Ja, ich habe da den ganzen Tag mein Tablet, mein Handy. Sobald ich Netz habe, habe ich Kontakt mit denen. Ich bin also komplett informiert über alles. Sind denn alle wohlauf, die du kennst? Ja. Das schon. Und sind hier Häuser von den Leuten zerstört? Von den Leuten nicht. Das heißt, die haben Glück gehabt? Die haben Glück gehabt, ja. Aber es geht, um ganz schnell zu sagen, um den Everest. Ich muss immer wieder feststellen, auch jetzt, sehr viele Menschen, denen ist der Begriff Himalaya und Everest ein großer Begriff. Ja. Aber Nepal kennt keiner. Das stimmt. Fast keiner. Ja, nun gut. Fast keiner nicht, aber nicht, ist es nicht so prominent wie Mount Everest. Das stimmt. Genau. Ja. Das ist auch so das Thema dann im Fernsehen. Und ich muss dazu sagen, das stimmt wirklich, weil du das vorhin nicht geglaubt hast. Ein Aufstieg kostet zwischen 60.000 und 70.000 Euro. Das ist wahr. Und wem zahlt man das? Bitte? Wem zahlt man das? Die Regierung. Das heißt, sie machen ein gutes Geschäft damit. Natürlich. Mhm. So, und die Flüge, die da jetzt rausgeflogen werden, das sind 4 Hubschrauber, die sind privat. Mhm. Und nur einer besitzt Nepal. Mhm. Und ein Flug kostet zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Da kann man sich vorstellen. Brauchst du ja nichts mehr dazu zu sagen. Ich verstehe, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Und die Menschen, die da unten wohnen, die elendig krepieren, die können nichts zahlen. Sag mal, Rosi, ich bin ganz beeindruckt, dass du so mit diesem Land verbunden bist. Ja, kannst du es vielleicht kurz erklären, warum du so gerne dort bist? Das ist das. Ich bin sehr buddhistisch veranlagt, muss aber dazu sagen, das ist ganz wichtig, es ist für mich keine Religion, sondern eine Philosophie. Mhm. Und kann sehr gut damit leben. Ich kenne Mönche, ich kenne so viele Menschen und die warten auf mich jedes Jahr. Und jetzt muss dir das Herz doch bluten, dass so viel kaputt ist. Ich bin krank. Wann? Ich bin richtig krank im Kopf. Wann planst du denn jetzt trotzdem hinzufliegen? Ja, wir haben jetzt vor, eventuell im Oktober, je nachdem wie die Lage ist. Mhm. Und das Seltsame ist, ich hätte jetzt noch einen Nepali mitgebracht, der jetzt hier bei uns studiert. Mhm. Und der versucht jetzt am 1. zu kommen. Ich habe den Flug hier von Deutschland gebucht für ihn und er kommt dann ganz zu mir. Aber es ist ja schon mal schön, dass deine Freunde wohlauf sind. Ja. Das ist ja schon mal. Ja, sie leben, aber es ist schon, das Essen geht aus. Und ich möchte jetzt mal eine Zahl sagen, ganz vorsichtig. Mein Freund, der Santos, hat gesagt, Rosi, es sind mindestens noch 80.000 verschüttet. Ach Gott. Ja. Rosi, ich muss Schluss machen, die Sendung vorbei ist. Danke für den Anruf, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. In der Technik heute Tim Dohnke, morgen heißt unser Thema Verzicht. Bis morgen. Tschüss.